Herzlich willkommen zu Pordnungswidrig, der Folge Nummer 7 und der ersten Folge im Jahr 2014. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht ins Jahr 2014 und seid jetzt bereit für mehr geballtes Wissen. Das kommt heute in der Folge 7 gleich als Doppelfolge, kann man das quasi bezeichnen. Wir behandeln heute nämlich den Paragraph 6 der Straßenverkehrsordnung. Darin geht es um das Vorbeifahren und den Paragraph 7. In diesem Paragraphen geht es um die Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge. Ja, dann werde ich auch gleich ohne große Umschweife direkt mit dem Paragraph 6 anfangen. In guter alter Manier werde ich ihn erst einmal vorlesen, ohne jegliche Erläuterung dazu. Also geht los. Paragraph 6 der Straßenverkehrsordnung. Wer an einer Fahrbahnverengung, einem Hindernis auf der Fahrbahn oder einem haltenden Fahrzeug links vorbeifahren will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Vorgang durch Verkehrszeichen, zum Beispiel Zeichen 208 oder 308, anders geregelt ist. Muss ausgeschert werden, ist auf den nachfolgenden Verkehr zu achten und das Ausscheren sowie das Wiedereinordnen, wie beim Überholen, anzukündigen. Ja. Das wäre schon der Paragraph 6 und jetzt schauen wir uns den mal im Detail an. Direkt im ersten Satz ist da die Rede von einer Fahrbahnverengung. Aber was ist denn eine Fahrbahnverengung? Eine Fahrbahnverengung ist zum Beispiel sowas, wie man in den 30er-Zonen bewusst eingebaut hat. So Blumenkübel, dass man eben so ein bisschen Schlangenlinien fahren muss, dass man hier nicht eben in Versuchung geführt wird, schneller zu fahren. Und wenn man an solchen Sachen, an solchen Fahrbahnverengungen eben fährt, dann gilt eben der Paragraph 6. Weiterhin sind Fahrbahnverengungen zum Beispiel an Baustellen, wo die Fahrbahn auch extra verengt wird durch so künstliche Leitplanken, die da eingebaut werden. Oder zum Beispiel Schneeverwehungen jetzt aktuell zur Winterzeit. Okay, bei uns hat jetzt noch keinen Schnee, aber es soll Regionen geben, wo es das schon gibt. Also da gelten auch die Schneeverwehungen, die halt auf der Straße sind, als Fahrbahnverengung, an denen man eben da vorbeifährt. Weiterhin wird hier das Hindernis genannt. Ein Hindernis kann zum Beispiel ein Gegenstand sein, der auf der Fahrbahn liegt, zum Beispiel verloren gegangene Ladung von einem LKW oder irgendwelche anderen Gegenstände, die vielleicht durch Wind etc. auf die Fahrbahn geweht wurden. Das alles können Hindernisse sein. Weiterhin parkende Fahrzeuge gelten als Hindernisse, weil die nicht am fließenden Verkehr teilnehmen. Und eine Unfallstelle zum Beispiel, wo halt mehrere Fahrzeuge beteiligt sind, die dann nicht parken, sondern halt an diesem Unfall beteiligt sind, das ist dann auch ein Hindernis. Wartende Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die an einer Ampel warten oder verkehrsbedingt halt eben anhalten müssen, die gelten nicht als Hindernis und deswegen gilt hier auch nicht der Paragraph 6, sondern der Paragraph zum Überholen. Dieser Paragraph 6, über den wir heute sprechen, kommt also immer dann zur Anwendung, wenn an einer Engstelle, also eine Engstelle kann ja jetzt sein, eine Fahrbahnverengung oder ein Hindernis, nicht genug Platz ist, um diese Engstelle im Begegnungsverkehr, also dass man sich gegenseitig gleichzeitig diese Engstelle passiert, zu passieren ist. Dann kommt immer der Paragraph 6 zur Anwendung. So, natürlich hat auch, wie sollte es auch anders sein, derjenige, der jetzt an irgendetwas vorbeifährt, auch Pflichten. Er muss vorsichtig und mit angemessener Geschwindigkeit vorbeifahren. Das Vorbeifahren ist auch bei Unübersichtlichkeit erlaubt. Man darf auch vorbeifahren an einer Fahrbahnverengung oder einem Hindernis, wenn nicht auszuschließen ist, dass Gegenverkehr auftaucht. Allerdings muss man dann mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Das hat mal das Bayerische Oberlandesgericht entschieden. Zu einem Kraftomnibus muss man zum Beispiel einen Seitenabstand von mindestens 2 Meter einhalten, um an diesem vorbeizufahren. Oder wenn man jetzt zum Beispiel an einem PKW vorbeifährt, an dem eine Tür offen steht, also wo halt gerade jemand aussteigen oder etwas rausholen möchte aus diesem PKW, und sich jemand in das Fahrzeug hineinbeugt, dann reicht 1 Meter Seitenabstand aus. Das hat das Oberlandesgericht in Hamm so entschieden. Okay, da jetzt der Paragraph 6 jetzt nicht unbedingt der spannendste Paragraph in der Straßenverkehrsordnung ist, halten sich die Bußgeldbestimmungen da auch in Grenzen. Ich habe jetzt mal eine rausgesucht. Und zwar kostet das Ganze 10 Euro, wenn man vor einem Hindernis oder einer Fahrbahnverengung ausschert, ohne dies rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Ja, rechtzeitig kann man sie so einordnen ungefähr, dass man dreimal blinkt, also dass der Blinker dreimal an- und ausgeht, dann ist das hier erfüllt, rechtzeitig und deutlich. Ja. Also Bußgeldbestimmung hier nicht so der Burner. Ich denke, das soll es auch gewesen sein zum Paragraph 6 der Straßenverkehrsordnung. Und jetzt könnt ihr, denke ich, auch verstehen, warum hier jetzt eine Doppelfolge quasi in Anführungszeichen stattfindet, weil einfach nur eine 5-Minuten-Folge über den Paragraph 6, das war mir jetzt doch ein bisschen zu kurz. Deshalb geht es jetzt direkt weiter mit dem Paragraph 7. Im Paragraph 7 ging es ja um die Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge. Und den werde ich jetzt auch gleich mal, wie es so üblich ist, erstmal vorlesen, bevor wir den besprechen. Also geht los. Paragraph 7 der Straßenverkehrsordnung. Absatz 1. Auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung dürfen Kraftfahrzeuge von dem Gebot, möglichst weit rechts zu fahren, gemäß Paragraph 2 Absatz 2, abweichen, wenn die Verkehrsdichte das rechtfertigt. Fahrstreifen ist der Teil der Fahrbahn, der ein mehrspuriges Fahrzeug zum ungehinderten Fahren auf der Fahrbahn benötigt. Absatz 2. Ist der Verkehr so dicht, dass sich auf den Fahrstreifen für eine Richtung Fahrzeugschlangen gebildet haben, darf rechts schneller als links gefahren werden. Absatz 2a. Wenn auf der Fahrbahn für eine Richtung eine Fahrzeugschlange auf dem jeweils linken Fahrstreifen steht oder langsam fährt, dürfen Fahrzeuge diese mit geringfügig höherer Geschwindigkeit und mit äußerster Vorsicht rechts überholen. Absatz 3. Innerhalb geschlossener Ortschaften, ausgenommen auf Autobahnen, dürfen Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen auf Fahrbahnen mit mehreren markierten Fahrstreifen für eine Richtung den Fahrstreifen frei wählen, auch wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 1 nicht vorliegen. Dann darf rechts schneller als links gefahren werden. Absatz 4. Ist auf Straßen mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht möglich oder endet ein Fahrstreifen, ist den am Weitverfahren gehinderten Fahrzeugen der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen, dass sich diese Fahrzeuge unmittelbar vor Beginn der Verengung jeweils im Wechsel nach einem auf dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug einordnen können. Meine Güte. Ist das sogenannte Reißverschlussverfahren, das kennt ihr sicher. Absatz 5. In allen Fällen darf ein Fahrstreifen nur gewechselt werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Jeder Fahrstreifenwechsel ist rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Ja, jetzt geht's mit den Erläuterungen weiter. Hierzu noch einmal der Absatz 1 ganz kurz. Auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung, das können jetzt hier also so Bundesstraßen, Autobahnen und so weiter sein, dürfen Kraftfahrzeuge vom Gebot, möglichst weit rechts zu fahren, abweichen, wenn die Verkehrsdichte das rechtfertigt. Fahrstreifen ist der Teil der Fahrbahn, den ein mehrspuriges Fahrzeug zum ungehinderten Fahren im Verlauf der Fahrbahn benötigt. Ja, da haben wir gleich noch die Definition im zweiten Satz von Fahrstreifen. Ja, was ist denn jetzt aber die Verkehrsdichte, die das rechtfertigt? Es ist auf dem rechten Fahrstreifen so viel Verkehr und der Abstand zwischen den langsam fahrenden Fahrzeugen ist so gestaffelt, dass sich ein Überholvorgang an den anderen reihen würde. Also wenn man jetzt ständig ein- und ausscheren müsste, um hier eben einigermaßen flott voranzukommen, dann braucht man nicht immer wieder einscheren. Dann darf man also vom Rechtsfahrgebot abweichen, ja. Der nächste Absatz in der Reihe wäre dann der Absatz 2, der auch nochmal ganz kurz ins Gedächtnis gerufen. Absatz 2 lautet wie folgt: Ist der Verkehr so dicht, dass sich auf den Fahrstreifen für eine Richtung Fahrzeugschlangen gebildet haben, darf rechts schneller als links gefahren werden. So, was heißt das? Grundsätzlich gilt erstmal dieser Absatz, also der Absatz 2, gilt nur bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h. Wenn also die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die auf der rechten Fahrbahn fahren, also die rechte Fahrzeugreihe, größer als 60 km/h ist, gilt dieser Absatz nicht. Aber dafür haben wir ja dann den Absatz 2 Anton, zu dem wir als nächstes kommen. Was ist eine Fahrzeugschlange? Ab wie viele Fahrzeuge ist das jetzt eine Fahrzeugschlange? Eine Fahrzeugschlange ist ja zunächst einmal sehr dichter Verkehr und Da hat man sich so überlegt, dass innerorts also mindestens 3 Pkw hintereinander fahren müssen, um eine Fahrzeugschlange innerorts zu bilden. Und außerorts sind das also mindestens 5 Pkw. Und das Schnellerfahren, das heißt jetzt hier also in dem Fall, dass die Differenz zwischen den Fahrzeugschlangen maximal 20 km/h betragen darf. Also schneller dürfen die auf der rechten Seite dann auch nicht fahren, ne? So, jetzt kommen wir zum Absatz 2, Anton. Der lautet wie folgt: Wenn auf der Fahrbahn für eine Richtung eine Fahrzeugschlange auf dem jeweils linken Fahrstreifen steht oder langsam fährt, dürfen Fahrzeuge diese mit geringfügig höherer Geschwindigkeit und mit äußerster Vorsicht rechts überholen. Wir haben ja schon gesagt, der Absatz 2, der galt ja nur für, also bis 60 km/h. Wenn jetzt also die links auch schon, wenn die jetzt links nicht schneller wie 60 fahren, darf man also rechts, 20 km/h Differenz gilt, trotzdem mit 80 überholen. Ja, das geht nach dem Absatz 2 ja nicht, weil da darf man ja nur bis 60. Der Absatz 3, Anton, war wie folgt, also lautete wie folgt: Innerhalb geschlossener Ortschaften, ausgenommen auf Autobahnen, dürfen Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen auf Fahrbahnen mit mehreren markierten Fahrstreifen für eine Richtung den Fahrstreifen frei wählen, auch wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 1 nicht vorliegen. Dann darf rechts schneller als links gefahren werden. Also das heißt, die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 heißt ja, dass sich links, die Verkehrsdichte da so hoch ist, dass man da immer wieder ausscheren müsste, um hier voranzukommen. Zu diesem Absatz gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Also dieser Absatz gilt nur innerorts, ne, das innerhalb geschlossener Ortschaften, steht ja an den ersten drei Worten. Weiterhin gilt es nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Ne, müsst ihr mal in eurem Fahrzeugschein reinschauen. Wenn die beiden Voraussetzungen erfüllt sind, darf rechts überholt werden. Ne, also wenn es innerhalb geschlossener Ortschaften ist und weniger als 3,5 Tonnen Fahrzeug ist, dann darf das rechts überholen und darf den Fahrstreifen innerorts frei wählen. Okay, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Deshalb geht es jetzt auch gleich weiter mit dem Absatz 4. Ist auf Straßen mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht möglich oder endet ein Fahrstreifen, ist den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen, dass sich diese Fahrzeuge unmittelbar vor Beginn der Verengung jeweils im Wechsel nach einem auf den durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug einordnen können. Das sogenannte Reißverschlussverfahren ist es. Man kann jetzt zu diesem Absatz sagen, dass derjenige, der auf der durchgehenden Fahrbahn fährt, den Vortritt hat. Das hat das Landesgericht München entschieden. Aber diesen Vortritt, den darf er sich nicht erzwingen. Das heißt, fahren jetzt zum Beispiel 2 Pkw in einer Schlange nebeneinander, darf der auf dem durchgehenden Fahrstreifen weiterfahren, also der da fährt, darf da weiterfahren. Und der auf dem Fahrstreifen mit Hindernis ist, muss sich nach diesem Pkw quasi einordnen. Und das Einordnen erfolgt mit Beginn des Hindernisses. Also fahre ich auf der rechten, nehmen wir an, hier klassischer Fall, eine Fahrspur wird zugemacht und ich fahre dann also mit meinem Pkw, fahre ich bis vor das Hindernis hin und dann blinke ich links und ordne mich ein. Und das muss mir auch ermöglicht werden, gemäß Absatz 4. In allen Fällen, die wir jetzt jetzt kommt der Absatz 5, ja, und in allen Fällen, die wir jetzt in diesem Paragraphen kennengelernt haben, darf ein Fahrstreifen dann nur gewechselt werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Jeder Fahrstreifenwechsel ist rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Also, man muss einfach bei jedem Fahrstreifenwechsel äußerste Sorgfalt walten lassen. Das gilt jetzt unabhängig davon, ob die Fahrstreifen markiert sind oder nicht. Das hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf mal so entschieden. Ein kleiner Nachtrag noch zum Absatz 4, also zum Reißverschlussverfahren. Wenn jetzt derjenige, der auf dem durchgängigen Fahrstreifen gewesen ist, also da, wo das Hindernis nicht ist, und dieser welche ermöglicht demjenigen, der sich einordnen möchte, das Einordnen nicht, aber derjenige hat es rechtzeitig und deutlich angekündigt, dann begeht derjenige einen Verstoß gegen den Paragraph 1 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung. Und wer das nicht mehr weiß, was das für ein Paragraph ist, der kann sich gerne nochmal die Folge 2 vom Ordnungswidrig anhören und da die Unklarheiten beseitigen. Okay, trotz der Länge des Paragraphen 7 jetzt sind die Bußgeldbestimmungen doch recht überschaubar. Ich habe mal zwei rausgesucht. Sie wechselten den Fahrstreifen und gefährdeten dabei andere. Das kostet 30 Euro, also Gefährdung ist ja immer dann, wenn der Eintritt eines Unfalls oder einer schwerwiegenden Folge nur noch vom Zufall abhängt. Das war die Definition für Gefährden. Und die zweite Bußgeldbestimmung war, sie wechselten den Fahrstreifen, ohne dies rechtzeitig und deutlich anzukündigen. Also er hat einfach nicht geblinkt beim Rüberziehen. Das ist noch günstig, das kostet noch 10 Euro. Wohlbemerkt, es kam nicht zum Unfall. Ne? Ja, und bevor man sich's versieht, ist hier auch die erste Folge des Pordnungswidrig-Podcasts schon im Kasten in 2014. Das ging jetzt wieder relativ flott. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Reinhören. Bleibt da dran, es kommen noch viele interessante Paragraphen in der Straßenverkehrsordnung. Und wenn wir die durch haben, es gibt noch so viele Gesetze, die wir noch beackern können. Da geht uns der Stoff nicht so schnell aus. Wer möchte, kann uns auf app.net, auf Twitter folgen unter dem Pseudonym @pordnungswidrig sind wir dort anzutreffen. Wer dann noch weiterhin Lust hat, kann auch bei iTunes eine Bewertung abgeben für den Podcast, kann hier mal 1, 2, 3, 4, 5 Sterne vergeben und natürlich auf der Internetseite www.pordnungswidrig.de sind natürlich auch immer die Kommentare unter den jeweiligen Folgen gern gesehen. Dann sage ich mal bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.